Der Unruheherd ist krank. Ja, das auch, aber halt diesmal auch anders krank. So. Ne? Und trotzdem, ihr hört Paper Channel 14. Unruheherd Heidelberg 2003. Im übelsten Krankheitswahn. Wenn wir den Raps hier trotzdem noch fahren für euch, ist auch mal warum. Ich kann sowieso nicht schlafen, also bitte schön. Erwartet nicht so viel. Ich leg hier rum meine Stirn, brennt vor Hitze, mein Kopf brummt, mein Hals kratzt. Ich schwitze, kalter Schweiß auf meinem ganzen Körper verteilt. Rumliegen und trinken, ob mich das wirklich heilt. Es wird immer schlimmer, kann kaum mehr klar denken. Mir ist kalt, heiß, keine Chance, Fieber zu senken. Meine Nase läuft, alles entzündet und rot. Hals zu, Nase zu, Kopf leer, ich bin gleich tot. Kamillenbad, Aspirin, Dusche unter die Decke. Kann trotzdem nicht schlafen, fühl mich zum Kotzen, ich verrecke. Hab in 3 Stunden Fahrschule. Ja, das ist unvernünftig. Ja, das ist es. Jetzt bin ich rausgekommen. Gut, oder? Toll. Hab in 3 Stunden Scheiße. Hab in 3 Stunden Fahrschule. Ja, das ist unvernünftig. Aber ich warte auf 4 Jahren auf diesen Tag. Na, künftig werde ich wieder ganz da sein bei den nächsten Stunden. Nur heute muss es so gehen, ich komm schon über die Runden. Das hoffe ich jedenfalls, sonst greift der Fahrlehrer halt ein, bevor ich die Karamme in ne Mauer aus Stein. Ey, ich bin so am Arsch, man mag es kaum glauben. Heute Nacht fing das Fieber an, mir den Schlaf zu rauben. Hab also kaum geschlafen und so fühle ich mich auch. Wie im Kopf, im Hals und ein paar Krämpfe im Bauch. Ja. So ist das. Wenn ich hier irgendwelche komischen Tabletten mampfe oder ich ins Mikrofon rappe, soll ich eigentlich wahrscheinlich schlafen nach ärztlichem Rat, aber ich kann sowieso nicht schlafen, also fickt. Ja, und deshalb rappe ich hier. Mir nicht zu helfen anscheinend. Kann nichts machen. Hört Paperchamp 14, Leute. Habt Spaß. Ich werde auch wieder gesund, wahrscheinlich, vielleicht, eventuell. Mit viel Fantasie. Naja. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Scheiß drauf. Also viel Spaß bei Pepper Jam 14. Ich hoffe, ihr merkt, da wird was gehen. Also, Freestyle ist gar nichts. Also, mach's gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Unruheherd am Mic. Heidelberg 2003. Mach's gut. Und dieser Las Vegas mit Kein Liebeslied. Hallo und herzlich willkommen zur Hals zu, nahezu Kopfleer Ausgabe von Paper Jam. Ich bin krank und ihr kommt in den Genuss meiner verschnupften Stimme bei Paper Jam 14. Fühlt euch geehrt, Leute. Ich habe hier, der Sound könnte ein bisschen anders klingen, weil ich habe jetzt ein tolles neues Headset hier. Made in China mit Super Bass. Digital Sound. Ist das nicht wunderbar? Auf jeden Fall. Im Hintergrund hören wir jetzt gerade Drunken Wolf mit seinem Classical Flow, wie er sich die Ehre gibt. Hören wir mal was rein hier. Jo, und jetzt ein paar Grüße unserer Hörer. Philipp aus Deutschland grüßt Melli aus Österreich. Er liebt dich. Ein weiterer Grund, meiner Meinung nach, dafür Österreich gediegen zu finden. Gute Frauen, gute Rapper, was will man mehr? Und außerdem Grüße an Tim Kliemann, a.k.a. Blindfisch. Weiß gerade gar nicht genau, von wem die kommen. Fühl dich immer gegrüßt, das ist doch auch schon mal was. Hallo Paper Jam. Ich bin 14 und ich habe aber leider keine Freunde. Aber ich würde voll gerne mal gegrüßt werden. Gibt's da eine Möglichkeit vielleicht? Habt ihr da eine Lösung oder so Sachen? Ha? Natürlich, mein Freund. Wie dir geht es vielen Kindern da draußen auch. Aber euch kann geholfen werden. Grüßt euch auch einfach selbst. Hallo, ich bin die Moni. Früher hatte ich keine Freunde. Heute habe ich auch keine. Aber dafür rufe ich immer bei Paper Jam an und grüß mich selbst. aber die haben es bis jetzt noch nicht gespielt. Aber kommt vielleicht mal, ne? Hallo, ich wollte fragen, wenn ich mich dann selbst grüße, kann ich dann auch auch zusätzlich noch meinen imaginären Freund, den Daniel, grüßen, oder muss der dann selbst anrufen, oder wie läuft das dann, hä? 0-12-12-5-419-54-170 und gleich nochmal 0-12-12-5-419-54-170. Ruft jetzt an und grüßt euch einfach selbst. Tut das. Und jetzt noch ein paar Grüße von uns an ein paar Namen da draußen. Vielleicht seid ihr sogar schon dabei, da braucht ihr euch immer selber grüßen. Wir grüßen Tanja, Selma, Susanne, Kevin und Björn. Und zu diesen Namen gab es auch noch einen Anruf. Wir kennen deinen Namen. Du musst dich vor uns hüten. Björn. Was auch immer das zu bedeuten hat. Nun ja, außerdem haben wir noch... Ey, nur für den Fall, dass sich mal jemand fragt. Der Kiffer ist der größte Fan der Band und Anspruch der Welt. Ja, hat er gesagt, soll ich sagen. Ja. Und auch sonst, die größten Fans der Welt, nur bei Paper Jam. Und diesen Monat, David, der größte Fan von Zivilcourage und Shera MC. Naja, und hier ist Eddie Whiteman mit Was ihr auch tut. Meine Welt kann ich zerstören, denn ich lebe in Frieden und da seid ihr nicht gefragt. Ganz egal, was ihr auch tut und ihr auch sagt, ja Mann, von all dem Unsinn will ich nichts mehr hören. Ich lass mir von euch meine Welt doch nicht zerstören, denn ich lebe in Frieden und da seid ihr nicht gefragt. Ganz egal, was ihr auch tut und ihr auch sagt, wenn böse Worte ausgesprochen werden vom Pöbel, wenn sie da zetern, all die Schicksen und die Schnösel, dann wollen sie damit wohl erreichen, dass ich dann ganz tief unten durch bin bei allen anderen. Ich geb ein Scheiß drauf, was jeder auch erzählt. Wer's denn auch glaubt, man ihr ein Freund in meiner Welt. Gibt es keinen Hass, da seid ihr alle nicht willkommen. Ich steh auf dem Festland, ihr seid zu weit rausgesprochen. Ja, von all dem Unsinn will ich nichts mehr hören. Ich lass mir von euch meine Welt doch nicht zerstören, denn ich lebe in Frieden und da seid ihr nicht gefragt. Ganz egal, was ihr auch tut und ihr auch sagt, ja Mann, von all dem Unsinn will ich nichts mehr hören. Ich lass mir von euch meine Welt doch nicht zerstören, denn ich lebe in Frieden und da seid ihr nicht gefragt. Ganz egal, was ihr auch tut und ihr auch sagt, ja Mann, ja Mann. Ich geh meinem Traum nach und hier nur anderen Leuten. Was ihr auch sagt, es hat nie was zu bedeuten. Manche, denn ich ärgere mich dann über euren Scheiß. Denn ihr habt doch für den ganzen Dreck gar keinen Beweis. Ich vertraue nur dem engsten Kreis. Und auf das, was ich von jemandem selber weiß. Braucht nicht eure Lügen, euren Hass und euer Neid. Ihr seid einfach traurig und verschwendet eure Zeit. Ja, von all dem Unsinn will ich nichts mehr hören. Ich lass mir von euch meine Welt doch nicht zerstören. Denn ich lebe in Frieden und da seid ihr nicht gefragt. Ganz egal, was ihr auch tut und ihr auch sagt. Ja, Mann, von all dem Unsinn will ich nichts mehr hören. Ich lass mir von euch meine Welt doch nicht zerstören, denn ich lebe in Frieden und da seid ihr nicht gefragt. Ganz egal, was ihr auch tut und ihr auch sagt, ja Mann, ja Mann, ja Mann, ja Mann, ja Mann, ja Mann, ja Mann, ja Mann, ja Mann, ja Mann. Ja, ich werde jetzt auflegen und rufe um 6 an. Und solltest du nicht abnehmen, stub dein Sohn. Ja, so ist das. Willst du ihn sprechen? Ja, hier ist er. Ja, Papa, ruf raus. Ja, noch lebt er. Noch. Denk dran, um 6 rufe ich dich an. Tschüss, Arschloch. Mit Salami und Käse. Mit möglichst viel Käse. Danke. Marilyn Manson voll cool finde, yo. Und Unruheherd finde ich auch voll cool. Genau dich, Unruheherd. Und deswegen wollte ich jetzt was von Marilyn Manson singen. Seid ihr bei Paper Jam? Mein Name ist Nex86. Ihr hört jetzt den brandneuen Track von DJ Spinback featuring Christoph und Nex86. Der Song heißt Befreiung. Angenehme Fahrt weiterhin. Peace. Alles geht seinen Weg. Doch ich bleib auf der Strecke. Muss aufpassen, dass ich innerlich nicht noch weiter verrecke. Gefühle kommen und gehen und bleiben meist nur kurz bestehen. Wie so viele andere wünsche ich mir, ich könnte die Uhr zurückdrehen. Die schönen Zeiten vor mir sehen und doch nicht so traurig sein. Kann vor Verzweiflung kaum schlafen, langsam glaub ich ein. Schrecklicher Fluch hat sich über alles und jeden gelegt. Bis jetzt habe ich immer nach dem Höchsten zu streben gepflegt. Anscheinend reicht das aber nicht. Was wollt ihr denn noch? Mir mittlerweile scheißegal, ich weiß, irgendwann rollt euer Kopf. Oft lass ich meinen einfach hängen. Wie eine Trauerweide, bin auf der Suche nach mir selbst und glaube, dass ich das auf Dauer bleibe. Bedrückend, wenn man weiß, dass man eigentlich nichts weiß. Es geht sogar so weit, dass man auf fast jede Pflicht scheißt. Dass Gedanken und Emotionen einen von innen zu zerreißen drohen. Es geht mit allem bergab, vermutlich wissen das die meisten schon. Alter wie Meet auf Replay. Ich sehe jeden Tag den gleichen Kack, wahrscheinlich zu genießen. Der Alltag zerrt an mir, wär ich doch bloß ein Kind geblieben. Ich hab mein Lächeln verloren und kann mich nicht mehr verlieben. In die Sonne, in den Mond, ey, was ist mir schon geblieben? Ich hab ein paar Tracks recorded und ein paar Texte geschrieben. Ich hab Hip-Hop gehört und mich fürs Weitermachen entschieden. Es heißt Rap from the Soul, Geschichten von meinen Krisen. Yo, mein Kopf wird krass gefickt vom Überlegen, wie ich hier wegkomme. Weil ich jeden Tag fest glaube, irgendwo hier gibt es einen Checkpoint, wo mir jemand sagt, ich hab's geschafft und zahl nie wieder Rechnung. Wo mir jemand gratuliert für meine Gedankenersteigung. Meine Seele verbrennt wegen Schmerz, Leid und Hass. Kennst du das Gefühl, wenn du niemanden mehr hast? Ich halte fest an meinen Glauben und sammle somit die Kraft, hier auf Spinmax Beat zu rappen. Hip-Hop aus der B-Stadt. Es ist ein täglicher Kampf und die tägliche Niederlage. Was kann man tun, ist, was ich mich immer wieder frage. Antworten fällt schwer, wenn man nicht weiß, worum es geht. Auch zuhören ist nicht einfach, wie beim stummen Gebet. Vertraute Situation, wenn sich alle anderen bewegen. Ich selbst bleibe stehen, stand ja schon so oft im Regen. Gerne möchte ich der großen Spinne aus ihrem Netz entfliehen. Als kleine Fliege nicht einfach, will ich das Los des Letzten ziehen. Der Name der Spinne ist Abneigung, Trauer und Hass. Will nicht, dass sie mich frisst und baue mir eine Mauer aus Bass. Musik hilft mir wirklich oft, diese dumme Menschheit zu vergessen. Aber ihr seid mir auch egal, verbrennt halt neu an Fesseln. In meiner Seele passieren Dinge, die ich nicht in Worte fassen kann. Sag mir, wo ist das Ziel? Ich komm nicht mit den großen Massen an. Erst nutzen sie dich für ihre Zwecke aus und lassen dann jeden links liegen, der nicht in ihr Konzept passen kann. Konsequenz, dass man die Scheiße frisst. Scheiße frisst. Nicht mehr sehen, ich sag dir, du tust. endlich, sie sind zurück, die Band und Anspruch, unser aller Band und Anspruch. Leider nur ein Track, aber man hofft natürlich darauf, dass da noch mehr nachkommt. Das war zumindest erstmal schlecht, dass es dich gibt, die Fortsetzung von schön, dass es dich gibt. Ich wünsche euch allen da draußen, dass das nicht zwangsläufig die Fortsetzung sein muss. Wer sich jetzt hier irgendwie wundert, dass ich schon wieder so fit und schnell und wunderbar rede, diese Intro, dieses tolle, da war ich richtig krank, als ich diesen wahnsinnig guten Rhyme geschrieben habe. Richtig übelstes Fieber, Nase rot, alles rot, Ohren, was auch immer. Ja, aber jetzt geht's mir schon wieder viel besser. Danke! Okay, und davor habe ich Next86 featuring DJ Spinback und Christoph mit Befreiung gespielt, was er uns aber auch freundlichweise schon gesagt hat. Dankeschön. Und ich laber jetzt gerade auf Dakin One's Reggae Fly. Kennt ihr ja, Dakin One vom Soundforscherlabor. Dortmund, den wir öfter schon gespielt haben. Übrigens neues Mitglied jetzt dabei, Nina. Ihren Track Leben gibt's wahrscheinlich, das ist der nächste Mann. So, jetzt kommt der Anti-Witz des Monats, diesmal von einem Anrufer und danach da Hip-Hop Messiah mit Sometimes und Sick and Wired mit I'm Alive. Der Anti-Witz des Monats. Hallo, ich habe so voll einen coolen Anti-Witz, also da ist doch irgendwie so ein Wettbewerb, was weiß ich, so ein Scheißdreck halt. Und jedenfalls stehen zwei Kühe auf der Wiese, sagt die eine, sagt die andere, das wollte ich auch gerade sagen. Oder ich habe noch ein paar, also nachts ist kälter als draußen. Ja, ernst. Peperchen, krank, aber lustig. Yeah. We're gonna tell a story, you know what I'm saying? It's, you know, well, it's about all the questions that everybody been asking. So, you know, about it X. It goes something like this. Sometimes things can break you in. Sometimes things can make you get on the grind. Ain't push for cheese. Things can break you in. Sometimes things can make you get on the grind and push the cheese. Get in the streets, follow the lead. What you been feeling? I've been doing time too long to ever get revealing. With this life that I've been facing, and these things keep revealing, but I keep on dealing. The Lord sure we don't put your trust in fools. Shows you go broke, ain't nothing as you hope. As I sit and spoke, I see smiles, I know they fade, so I just play along, go long, but still I keep my faith, and I couldn't wait. For the first sign that you betrayed me, let y'all think y'all hate me. But there ain't no reason for yours, ain't me. And if you been saying me, it's all gravy. Ain't no bus me. I'd have been through too much to let things like that start, baby. Hey, man, tell the truth, I feel I'm alone. I mean, I'm hurt, I should do wrong. But now I'm things on my own. Man, I'ma take my ass back home, and let's still get on my feet. Gotta get back on the street, and hard sneak when you view them BT. It's me. But now I'm in D-Town, what lost, yo, I'm bound. And ain't a damn thing ever gonna hold me now. And things can break you in. Sometimes things can make you get on the grind and push for cheese. Get in the streets, crawl and bleed. What do you believe in? Sometimes things can break you in. Sometimes things can make you get on the grind and push for cheese. Get in the streets, crawl and bleed. What do you believe in? It's funny when you're top of the world, sounding like diamonds and pearls. Every brown think they your girl. Man, I'm just trying to go with these. My nerves can't get caught up with the shit that they heard about me being reserved. My word is all I have, I can stand by. If it wasn't for my daughter, I'd probably still be doing crime. No lie, it's been hard trying to survive with this 9 to 5. I struggle to strive, but the right company ain't give me the chance to rise. My size goes up and down, it's time to get hard. Playing the part that cause you lose weight, start to starve. Got hair on, it takes guts to admit you fail. I mean, we didn't fail, but losing life, I shit to sell. But I ain't gon' cry tell that they didn't know what they was doing. Cause if it was meant for us to ride sales, and the Lord would've let us through it. But still, I'm refusing, cause they next still gon' make music. Even though we gotta move around, ain't nothing gon' hold us down. Sometimes things can break you in. Sometimes things can make you get on the grind and push for cheese. Get in the streets, crawl and bleed. What do you believe in? Sometimes things can break you in. Sometimes things can. It ain't no joke, we both actin' like we rope to keep us both afloat. In these times you get provoked, so continue to joke on the finest green I can smoke to hold on to my hopes and dreams. So it seems my reflections are bad times, are bad things in my mind that keep me drawn to crime. But I keep on thinking about the do's and don'ts, the rules and won'ts, but the wrath of God prevails at home. No need for me to run, I ain't trying to piss Lord off, cause when all's lost, we the ones eventually Pentecost. Now I know what I need, it's so bad to lose everything I have, but I know these hard times ain't gonna cure me and ain't gonna last. As long as I can keep my baby patient up to wait and keep it real from the gate, in due time I'ma get my break, then a change of fate, because the world awaits the sound that we putting down, make sure that nothing hold us down. We're things can break you in. Sometimes things can make you get on the line and push for cheese, get in the streets, crawl and bleed. What do you believe in? Sometimes things can break you in. Sometimes things can make you get on the line and push for cheese, get in the streets, crawl and bleed. What do you believe in? Sometimes things can break you in. Sometimes things can. Und mein Bauchnabel präsentieren den Fan des Monats. Ey du, was willst du von mir, hä? Was? Mach mal andere Musik, Mann. Das ist doch gar nichts. Was ihr da macht, Mann, das ist doch einfach nur Scheiße. Sau. Und wer es immer noch nicht verstanden hat, bekommt's jetzt vorgesungen. Ding, ding. Ey du, was willst du von mir? Was? Mach mal eine andere Musik, Mann, das ist doch gar nichts, was ihr da macht, Mann, das ist doch einfach nur Scheiße, du Sau. Und jetzt alle. Ja, okay. Ja. Ey, du, was willst du von mir? Hey, was macht man in der Musik, Mann? Das ist doch gar nichts, was ihr da macht. Mann, das ist doch einfach nur Scheiße. Du Sau. Soll die unser Leben beschreiben, vielleicht mit What the fuck, nimm Bier, wir leben als Geiseln. Das Biesbrot uns als Rohstoff für die Reproduktion. Und wir erschaffen es selbst mit jeder Generation. Jeder Tag ist Dramatik, inszeniert auf der Matrix. Wir wollen die Auswüchse bekämpfen, doch liefern ihnen die Basis. Wie wär's mit offenen Grenzen, denn sie trennen Menschen. Jeder hat Kopf und Hände, doch wir wählen Präsidenten. Wir bieten Arbeitskraft, ob on stage oder auf dem Strich. Im Endeffekt das gleiche, Menschen verkaufen sich. Abhängig von anderen, wenn ein paar besitzen, verbringen. Das Produkt wird passiv konsumiert, zwischen Wichsen und Kiffen. Das Leben ist manchmal lustig, doch zufrieden leben ein Kunststück. Lass uns den Strich durch die Rechnung ziehen und damit den Schlussstrich. Deshalb nehme ich Stifte zum Schreiben und beginne dann zum Reimen. Schon Brecht hat's gemerkt, wir leben in finsteren Zeiten. Wir leben in finsteren Zeiten. Es erscheint ignorant, heute noch Silben zu reimen. Wenn ich hier noch am Mic bin, denn was könnten Worte dann nennen, dass wir immer noch leiden? Zu unserer eigenen Bequemlichkeit lassen wir uns die Augen verbinden. Kein Zufall, dass wir den Weg nach draußen nicht finden. Wir leben in Kasten, getarnt als Wohnblöcke. Und unsere Freiheit hier basiert auf den Interessen der Großmächte. Was sind das für Zeiten, in denen es zynisch wirkt, über Beats zu rappen? Und die Jugend glotzt und will noch schnell zu Viva zappen, anstatt sich zu widersetzen. Jeder Mensch, der bei McDonald's essen geht, begeht Kriegsverbrechen. Unterdrückte Benutzer, Schachfiguren im Kampf um Ölressourcen. Lass mich raten, wer der heute gut ist, ist der böse Morgen. TV-Stationen dienen als Basen für die Schaunation. Im Keller gefangen sind wir seit der Kindheit an dieses Haus gewohnt. Wie soll ich hier richtig leben, gefangen im Widerspruch? Menschen verdursten und der Besten ertrinkt im Überfluss. Jeder Mensch, der sich Schuhe kauft, ist ein Teil von dem Zyklus. Ich schmiede nur Worte als Waffen und verteile sie durch Mikros. Ja, und verteile sie durch Mikros. Ja, ich verteile sie durch Mikros. Ja. Denn es scheint trotzdem immer die gleiche Geschichte zu bleiben. Wir leben in finsteren Zeiten. Es scheint zu zynisch, heute noch Silber zu reimen. Wenn ich hier noch am Mic bin, denn es scheint trotzdem immer die gleiche Geschichte zu bleiben. Ich weiß, es gibt Brüder und Schwestern, doch ich kann sie einfach nicht finden. Wir leben in Hochhäusern, doch letzten Endes auf einsamen Inseln. Jeder für sich, jede für sich. Ich gelte als Gegner für dich, denn wir leben nach den Regeln vom Biss. Kapitalisten planen und kontrollieren aus ihrem Konferenzraum. Und die Schule nutzt nur als Startlinie für diesen Wettlauf. Ein paar hundert MCs bezwängen vereint all die Propaganda, doch sie streiten sich lieber drum, wer einen riesengroßen Schwanz hat. Und alle Menschen zusammen wird die Polizei lächerlich wirken lassen. Doch die Befehlshaber jener hypnotisieren die Massen. Alle machen den Leuten aus, die schreien lieber nach Spielen und Brot. Die Liebe ist tot, nur noch diese Zettel geschrieben in Not. Wieso ist die Welt von Kriegen bedroht? Wieso kriegen wir nur einen Bruchteil, doch der Profit ist zu groß? Und wieso sehe ich fast nur nackte Ärsche in Musikvideos? Heute stapeln viele Geldscheine und es macht einen riesigen Thron. Ja, es macht einen riesigen Thron. Alter, Geld verleiht Macht. Ja, wir leben in finsteren Zeiten. Alright, wir leben in finsteren Zeiten. So ist es. Lion aka Limon mit finstere Zeiten bei Paper Jam. Am Mikrofon ist der Unruheherd. Ihr hört Paper Jam 14. Meine wertvollen moderatorischen Weisheiten lege ich gerade auf den Warning Rhythm von unserem geschätzten Dakin. Das passt dann schon ganz gut. Checkt auch ihre Seite www.soundforschungslabor.de. Von denen spiele ich auch gleich nochmal einen richtigen Track, aber davor noch eine Weiterführung von unserer Geschichte aus Folge 3. Bitteschön. Vor über einem Jahr strahlte unser Sender folgende Geschichte raus. Es war einmal ein großer Mann mit dem Namen Klaus Oliver. Jeder mochte ihn. Doch er mochte niemanden. Da. Und nun, über ein Jahr, nachdem wir diesen Anfang der Geschichte sendeten, fand ein Hörer die Zeit, eine weitere Weiterführung der Geschichte zu schreiben. Unser aller Dank gilt dem guten Nils. In einer stürmischen, gruseligen Nacht ging er von der Arbeit nach Hause. Doch er musste durch einen großen Wald. Dort hörte er Eulen. Uhu! Und das Jaulen von Wölfen. Seine Schritte wurden größer und schneller. Es wurde immer windiger. Es regnete mehr und mehr. Aber er hatte das Gefühl, dass ihm irgendetwas erfolgte. Nun fing er dann zu rennen. Er war schon fast aus dem Wald draußen. Doch dann passierte nichts. Immer noch wurde Klaus Oliver von allen gemocht. Und immer noch mochte er niemanden. Ach so. Natürlich. Es ist ja... Hat verstanden, gell? Das ist der Klus. Und jetzt das Soundforschungslabor Dortmund mit Manoman. Danach Johnny Bockmist featuring Bass. Mit dem fast gleichnamigen Track Bockmist and Bass. Und letztendlich der Triala Clan mit Petiza. Reggae! Whoa, Reggae Music. Yeah. Hey Mann, mach mit, Mann, haben wir jetzt einen Riesenhit, Mann. Rebits. Ha! Reggae! Beweg deine Füße und tanze zu dem Beat. Schwinge deine Arme auf und ab zur Melodie. Beweg deine Füße und tanze zu dem Beat. Reggae! Schwinge deine Arme auf und ab zur Melodie. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Yeah. Reggae! La la la do. Whoa, Reggae Music. Ich bin verliebt in diesen Beat. Ich bin verliebt in die Reggae Musik. Ich bin verliebt in diesen Beat. Ich bin verliebt in die Reggae Musik. Beweg deine Füße und tanze zu dem Beat. Schwinge deine Arme auf und ab zur Melodie. Beweg deine Füße und tanze zu dem Beat. Schwinge deine Arme auf und ab zur Melodie. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Whoa, Reggae Music. Whoa, Reggae Music. Reggae! Ich bin verliebt in diesen Beat. Ich bin verliebt in die Reggae-Musik. Ich bin verliebt in diesen Beat. Ich bin verliebt in die Reggae-Musik. Ich bin verliebt in diesen Beat. Reggae, ich bin verliebt in die Reggae-Musik. Whoa, Reggae-Musik. Reggae-Musik. Reggae music. Whoa, reggae music. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann, dann wird's ein Riesenhit, Mann. Hey Mann, mach mit, Mann. Ha! Reggae! Beweg deine Füße und tanze zu dem Beat. Schwinge deine Arme auf und ab zur Melodie. Beweg deine Füße und tanze zu dem Beat. Schwinge deine Arme auf und ab zur Melodie. Ich bin verliebt, verliebt in diesen Beat. Ich bin verliebt in die Reggae-Musik. Ich bin verliebt, verliebt in diesen Beat. Ich bin verliebt in die Reggae-Musik. Ich bin verliebt, verliebt in diesen Beat. Reggae Music. Ich bin verliebt in die Reggae Musik. Ich bin verliebt, verliebt in diesen Beat. Reggae Music. Ich bin verliebt in die Reggae Musik. Ich bin verliebt, verliebt in diesen Beat. Reggae Music. Ich bin verliebt in die Reggae Musik. Ich bin verliebt, verliebt in diesen Beat. Reggae Music. Ich bin verliebt in die Reggae Musik. Ich bin verliebt, verliebt in diesen Beat. Reggae Music. Ich bin verliebt in die Reggae Musik. Reggae Music. Reggae Music. Nur bei Paper Jam. Porno Werbemails im besten Englisch vorgetragen. Sophies Personal-Website. Hey, my name is Sophie and I'm just letting you know that I have just launched my site full of heaps of sexy pictures and videos of me. If you want to see a movie of me, just click here. I want to make it big as a model. I hope you think I have what it takes and maybe you'll be seeing a lot more of me very soon. I really hope you enjoy the videos. Click here to see Sophie in action now. Boom is the bass, all the way live. Jump up and down if you feel alright. My shim table selector. Wir kommen und liefern den Chip positiv, alles noch mehr als Internet und Drogen. Boom is the bass, all the way live. Jump up and down if you feel alright. My shim table selector. Wir kommen und liefern den Chip positiv, alles noch mehr als Internet. Ja, sind irgendwo Tütenbeats und Rhymes am Start. Dann sind das diese beiden Typen mit dem Meisterplan. It's Bass and Bobbins, holding it down, roaming our town. Komm mal vorbei, liefer den Sound. Teach the kids underground. Zeige dir, wie's geht, dass es um Props und Peace geht. Wie man seine Stimme am besten über die Beats legt. A secret, can't be having all of these pieces out here beeping. Sieht so aus, wie ich mich fühle, also frag nicht, wie's geht. Cause we be living, it's the tightest lyricist. Up in this premises, oops, there goes the illest, the chillest, the killest, the fillest, the lyricist in Bucklist and Villages. Off the ruckus heels you ever heard, now that's my word. Du lass dich burn. Absurd, just a Bach, Mr. Buzz, brother, them love them nerd. Ja, so sieht das aus, das ist die Crew aus Hannover. Rock, Mr. Bass, also alles ist Rock, Mr. Bass, all the way live. Jump up or down if you feel alright. My Shim Jibber Selector. Wir kommen und liefern den Chip, wir liefern das noch mehr als Internet. Rock, Mr. Bass, all the way live. Jump up or down if you feel alright. My Shim Jibber Selector. Wir kommen und liefern den Chip, wir liefern. Im Contest zu fan, ihr Honks seid zu well. Fly high watchers of all that good weed. Poppy, now who the fuck will stop me? Now who the fuck will step up here? Then I'll be that ratchet. Check me, fuck you. Was zum Teufel machst du? Das hier ist ein Schachzug, der die ganze Nation wach ruft. Good morning, we're glad you joined the class. We're proud to present today's host, Bob. Yeah. Wir whippen dein ass, shaken die Facts. Spliffen dein Hack, kicken die Tracks. Spitten die Raps, echt mal fact. Gib mir den Sekt und ich sippe ihn weg. The world is a rag, back to back. Break your back, so that's a fact. Reach the on how to act, the old scams is back on track. Smash dich weg, check das Herz, old school cast, no school hat. Hol zu Stress, bleib relax, wenn ihr am Mic die Kräfte match. When MCs them fight, then fight with their mic. No need for murder. No need for murder. Murder, murder, murder, murder, murder, you know. I promise the bus, all the way live. Jump up or down if you feel alright. My shim keep a selector. Wir kommen und liefern den Chip, wir liefern das noch mehr. Promise to pass, all the way live. Jump up or чувствую тепло, манящее к твоей душе идущее. От нее странные картины потерянных минут и до того времени, когда я не знал, что мы где-то рядом, что ты мое второе я, когда встречались взглядом. Ты была мне ненайденным братом. Не надо мне этих обещаний, клятв в любви. Я тебе верю, лучше промолчи, молчи. Мне холодно, согрей меня в трудные минуты. А пусть твой огонь в моей душе не меркнет. Годы, когда я вижу тебя, волна чувств хлестает сердце. От скуки ожидания мне никуда не деться. Никуда не уходи, будь всегда со мной. Никуда не уходи, прошу, пожалуйста, стой. Я смотрю на небо, твое имя перед глазами. Наше счастье не будет растеряно годами. Звезда, летящая к чистому небу, ты вечно со мною. Небо я небо, звезда, озарившая жизненный путь. Ты ангел, прорвавший судьбы моей суть. Звезда, летящая к чистому небу, ты вечно со мною. Небо я небо, звезда, озарившая жизненный путь. Ты ангел, прорвавший судьбы моей суть. Зеленые глаза, наивная улыбка. Только сейчас я понял, насколько это зыбко. Страшные мысли о твоем уходе в сердце бродят, до сознания доходят. Если ты уйдешь, я свечой растаю. Ведь ты одна в моей жизни, кто меня понимает, кто знает, как мне плохо. В трудные минуты я не смогу прожить без тебя. Даже сутки останься со мной. Не уходи, стой, не считай любовь игрой. Не называй игрой. Останься со мной, не уходи, стой. И не считай любовь игрой, не называй игрой. Любовь на больших крыльях прилетит ко мне, мне кажется, во сне я это видел, может, наяву. Я живу, я с тобой, я другой, я люблю. Любовь моя всегда со мной, даже если сплю. И я уверен, никогда не быть моменту расставания. Если сознание завершит существование, твое в любви признание, ответом понимания, мое сердце навсегда прекратит ожидание. Заранее знаю, твое слово любое, твоя каждая просьба для меня как святое. Наше время золотое останется с нами. Мы будем любить, старея с годами. Цветами засыплю, целую, обнимаю. Меня ты ждала, об этом точно знаю. Ты меня прощаешь, если разозлю. Мы будем вечно с тобой, я тебя люблю. Ты птица, летящая к чистому небу, ты вечно со мною. Небо я небо, звезда, озарившая жизненный путь. Ты ангел, прорвавший судьбы моей суть. Ты птица, летящая к чистому небу, ты вечно со мною. Небо я небо, звезда, озарившая жизненный путь. Ты ангел, Schatz, ich lieb an dich immer wieder. Ich schenk ein Limon, süße Lieder, glaubst du an die Wahl lieber. Leidenschaft, lieber, wenn ich spür dein Körper dürft. Eine Stimme wie ein leiser Luft, ich verliere mein Vernunft, der letzte Ruf. Doch unser Körper verliert das ist Millionen Jahren, da und kein war eine Illusion. Ich rette dir kein Lustigen, voll abschiss, Güste, Frauen, Beinen, deine ähnlich leben kann. Fuß an Fuß steh ich nun fester, überleben und das mit Rapstar. Und viele Bitches schauen mich und sagen, Schwab, yo, mein Rapstar. Ja, ja, lass uns ins Herz und deine Liebe blieben Gangster. Ты птица, летящая к чистому небу, ты вечно со мною. Небо я небо, звезда, озарившая жизненный путь. Ты ангел, прорвавший судьбы моей суть. Ты птица, летящая к чистому небу, ты вечно со мною. Небо я небо, звезда, озарившая жизненный путь. Ты ангел, прорвавший судьбы моей суть. Ты птица, летящая к чистому небу, ты вечно со мною. Небо Der nun folgende Spot wurde uns von CapChat FM gespendet. Hey, was machst du da? Hm? Ich wollte Pilze sammeln und dann bin ich hingefallen. Und jetzt steckt der Pilz in meinem Arschloch fest. Mann, du bist echt so dumm zum Scheißen. Na lecker, jetzt hast du den ganzen Wald gedüngt. Oh oh, wenn das Papa Schlumpf sieht. Ich habe Papa Schlumpf. Fäkalhumor auf niederstem Niveau. Ihr wollt mehr davon? Checkt capchat.de/ms. Vice City, vor uns ist im Golfclub. Dort steht ein Fahrzeug in der Auffahrt, welches gnadenlos blitzt. Und auf den Straßen um den Airport haben wir mehrere Zivilstreifen. Waffen, Drogen und Leute ohne Aufenthaltsgenehmigung bitte heute zu Hause lassen. Liberty City, tatsächlich diesmal gar nichts. Gebt also Gas. So, Y-City, Stau auf den Straßen und im Airport, da die Polizei andauernd verdächtige Fahrzeuge anhält. Ausländer und Langhaarige werden bevorzugt, falls ihr auch in den Genuss einer Kontrolle kommen wollt. Wisst ihr, wie ihr es schaffen könnt. Unfall auf der Brücke in der Nähe des Airports. Nehmt die Straße über Starfish Island. Y-City. Nee, hat er gerade. Quatsch. Liberty City. Aufgrund eines Brandes in der U-Bahn werden Schienenersatzverkehrbusse eingesetzt, was zu diversen mittelgroßen Staus in der Innenstadt führt. Nehmt möglichst die Hochbahn, wenn ihr heute in die Innenstadt fahren müsst. Und Tag der offenen Tür in der Waldorfschule Liberty City. Sämtliche Straßen am Hafen wurden aufgrund eines Bollerwagenrennens gesperrt. Hey, Birdsam. U-I-C-E. Information Center. Und was heißt das E dann? Das wüssten wir auch gerne. Aufgrund einer noch nicht identifizierten Problematik ist diesmal keine News. Scheiße, oder? Ding dong, dingel ding dong. Es war einmal die Welt. 10 Shows früher. Ihr seid ein Brot, egal ob weiß, schwarz, körnig oder knusprig. Kommt zum Paper Jam International Broadcasting und gewinnt den goldenen Brotkasten. Paper Jam. Ein rosa und ein lila Draht. Na komm, geh schon ab. Na also. Paper Jam. War das der Besen des Vermieters? Sollte das etwa der Rhythmus sein? Oder war es nur ein einfacher epileptischer Anfall? Wir wussten es nicht. Paper Jam. Ich hab's ja schon immer gesagt. Frauen gehören an den Unruheherd. Paper Jam. Jo, ich hab mir jetzt mal eure Sendung reingezogen und hab festgestellt, irgendwie ist das alles ziemlich schwul irgendwie. Paper Jam. Unprofessionell bis zum geht nicht mehr. 2 Stunden nachsitzen. Paper Jam. Hey, du und Siri. Ich sag dir eins, bleib weg mit deiner dreijährig von meiner Schwester, klar? Ey, sonst wirst du enden wie Baccarat auf Wiese. Paper Jam. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so unterbreche, aber Sie können sich diese und alle anderen Ausgaben auf www.paperjam.devo runterladen. Dankeschön. Ist das wahr? Aber sicher doch. www.paperjam.devo. Ist das wahr? Most fancy and putting on a show. But y'all like to shame the fashion from fashion. We play music out of the park on forever. Just have a good time. Enjoy our song. Enjoy the song. Enjoy our song. Enjoy the song. OSMP. OSMP. We'll be right back. für Nacht hab ich nachgedacht und mich Tag für Tag gefragt, was ich mach. Denn ich hab es satt und fühl mich irgendwie fehl am Platz, weil kein charakterloser Zombie hier noch Herz und Seele hat. Versteh doch das, ich nicht so wie sie leben will, denn sie reden Müll, streben blinde Männer entgegen und beten still, dass sie sich durchsetzen und dann schon sehr bald Big im Business. Bitte Bitches, werdet wenigstens ein bisschen kritisch. Ist es wirklich so schwer, das System, in dem wir leben, zu verstehen? Mit der Regel Nummer 1, hier spielt jeder gegen jeden. Doch ich will mein Leben leben, auf meinen Wegen gehen. Deswegen jeden lebenden Wesen Folgendes zu verstehen geben: Ich bin nicht so wie ihr und ich hoffe, ich werde es niemals sein. Sie müssen vielmals verzeihen, aber ey, mir fiel gerade alles, komm auf euer Leben habt. Denn ich sehe es jeden Tag gelaufen und mit viel Länge, weil hier niemand was dagegen sagt. Land ist ziemlich arm, nun reich, es wär noch Träume hart. Deswegen will ich weg von hier und am besten noch heute Nacht. Ihr Leute habt doch weder Traum noch Ziel, ihr sagt mir, wer von euch. Das, was er will, ihr wisst, das, was ihr wollt, will wieder Werbung läuft. Dieses reiche Land ist ziemlich arm, nun reich, es wär noch Träume hart. Deswegen will ich weg von hier und am besten noch heute Nacht. Ihr Leute habt doch weder Traum noch Ziel, ihr sagt mir, wer von euch. Das, was er will, ihr wisst, das, was ihr wollt, will wieder Werbung läuft. Oftmals hab ich das Gefühl, ich bin hier einfach fehl am Platz. Und oft hab ich das Gefühl, es fehlt mir hier an Lebenskraft. Wenn ich sehe, dass sich jeden Tag hier jeder plagt. Und wenn ich sehe, was jeder halt aus seinem Leben macht. Ich habe jede Art von Zwängen, Pflichten und Regeln satt. Und möchte einfach leben, doch ich sterb hier wie der Regenwald. In dem System gefangen, Menschen lassen sich von Staaten blenden. Lassen sich selektieren und der vorgegebene Bahn lenken. Um dann zu funktionieren und schließlich alles nachzusprechen. Doch ich will nicht mehr zur Schule gehen und sinnlos jeden Tag verschwenden. Genauso wenig hab ich Bock, für irgendeinen Chef zu schuppen. Im Gegensatz zu euch könnte ich niemals halt den Dreck geschlucken. Wird's nicht schaffen, wegzugucken, ohne was zu sagen. Aber ey, die Massen haben keinen Plan und halten still. Ich glaube, ich bin im falschen Film und ich weiß nicht mehr wohin. Alles, was ich weiß, ich gehöre einfach nicht hierhin. Nee. Ich kriege eine Krise und flow immer Culture über die Miete, damit jeder es sieht, dass es noch zu Typen gibt, denen etwas an Gerechtigkeit liegt. Es ist ein Lied für jeden, eine Freiheit, Lied für die wenigen Seelenverwandten, die ihr selbstbewusst und nicht hohen Kontoständen auf Banken verdanken. Verwenden wir wenige wahre Worte, um zu sagen, was uns stört. Sagt man uns, wir sind gestört und dass das hier nicht hingehört. Ich habe ja auch das Gefühl, ich wäre völlig fehl am Platz, der Typ, der bei fast jedem Satz zergriss er nicht in Schämen und verschreibt Texte, denn er fühlt sich wie AC fremd im eigenen Land. Ein MC mit Mike in der Hand zum Schreiben, verdammt, denn die wenigsten zeigen Verstand, weswegen ich mich hier nicht anpasse. Deswegen fühle ich mich völlig allein in einer Menschenmasse. Doch dann lache ich wieder, denn ich denk daran, ich bin ja selber so naiv und glaube, dass man etwas ändern kann. Mach auf, yeah. Dieses reiche Land ist ziemlich arm, nun reich, es wär noch Träume hart. Deswegen will ich weg von hier und am besten noch heute Nacht. Ihr Leute habt doch weder Traum noch Ziele, sagt mir, wer von euch. Was er will, ihr wisst erst, was ihr wollt, dann wieder Werbung läuft. Dieses reiche Land ist ziemlich arm, nun reich, es wär noch Träume hart. Deswegen will ich weg von hier und am besten noch heute Nacht. Ihr Leute habt doch weder Traum noch Ziele, sagt mir, wer von euch. Was er will, ihr wisst erst, was ihr wollt, dann wieder Werbung läuft. Ey yo, hier ist Snack 86. Ich rein T-Shirt. Mach von Nordstadt, Weibmann am Mikrofon. Juhi mit Mac, Alter. Ey yo, Mama AK Astral am Mikrofon. Pyrania, du am Start. Have you ever met a girl that had a hold on your mind? Couldn't get her out. Well, I have. Yeah. Augustina, you're the one that I love with all of my heart. I promise you, we'll never part. We'll be together forever, baby. This is a story about a girl named Augustina. I met her in Amsterdam in 99. Have you seen her? Type of female that can leave you hypnotized with just a single glance. Oh my God, we only shook hands. Instant chemistry, the result of our connection. What I was feeling was more than attraction. Looking at her, I can see an angel's reflection. That's why I decided to ask the next question. Baby, what's your cultural combination? She shared to me she was part Russian and part Asian. The perfect illustration, in my eyes, God's greatest creation. Sent from up above to make me the victim of fascination. Then I asked her, when will I see you again? She said she didn't know when, unless she had a boyfriend. I said, okay, where is my number? I hope you call. I went home and waited by the phone, and this is what I thought. Augustina, you're the one that I love. aus der Leitung to hear your voice. Told you I was relieved that you made the right choice. But choosing my number from all the other boys, they gave me their phone numbers to call, baby. I remember the long talks we used to have, and the way we used to make each other laugh. Baby, you could never make me mad. You was the friend I never had. I loved cheering you up when you was feeling sad. You used to call me whenever you and your man had a fight. It didn't take a genius to figure out that he wasn't treating you right. I even prayed to God, hoping that you wouldn't eventually see the light, baby. But that didn't happen. You decided to stay together, thinking that you didn't deserve any better, and that your unhappiness wouldn't even last forever. I hope you wake up, baby, after you finish reading this letter. Didn't last, it ended real fast. You took out the trash. Finally you decided to go ahead and roll with me, realizing you and me were truly meant to be. Can't help it, girl, you're always on my mind. Can't explain it, baby, real love is hard to define. Looking in your eyes is like watching the stars align. The constellation's near and I'm feeling so fine. Augustina, you're different from all the other ladies. We're only interested in my money and getting babies. Cause everything about you is real, you smile, you're wonderful personality. Give it your sex appeal, baby. You're definitely the one I'm gonna marry. There's something about you like there was something about Mary. I would never trade you, never forsake you. Cause you're my boo, just remember this, Augustina, I love you. Augustina, you're the Messia mit Augustina, you're the one. Davor hatten wir Fehl am Platz von Chaos und Culture und ganz am Anfang habe ich One Size Fits All mit OSFA gespielt. Jo, das habe ich. Da es ja voll beliebt im Hip-Hop ist, sich selbst zu loben und zu zeigen, wie toll man ist, machen wir das nicht. Operation Durchschnitt. Ey, im Hip-Hop ist es jetzt echt voll wichtig, dass jeder der Größte ist, aber ist das richtig? Finden wir jetzt mal nicht und steuern dagegen. Hatten wir dabei Spaß? Auf jeden, jeden, jeden, jeden, jeden. Operation Durchschnitt. Hallo erstmal. Hallo, wir sind hier und wir sind durchschnittlich. Unser Flow ist nicht gut und wir sind auch nicht witzig. Singen können wir nicht, versuchen es trotzdem gleich. Sind nicht hart von the streets, sondern eher weich. Und jetzt singen wir auch noch la la da da. Wir verdienen weder Geld noch Applaus, echt wahr. Flittchen, Handschlappen, Heinrich, Huren, Peter und nur der Chris auf Tape. Ihr hört Meter für Meter. Also hallo erstmal, wir sind nicht gerade genial. Sind nicht kreativ, sondern eher banal. Operation Durchschnitt, vier Mann, eine hoch, die anderen konnten gerade nicht. Also reich ich absolut. Operation Durchschnitt, hallo erstmal. Ja. Bei Paper Jam als Gegenfrage, beziehungsweise Antwort, was weiß denn ich auf Tantorin Hip-Hop-Scene? Genau, und nun hören wir MC Kurios, Kurios aus der Schweiz mit Nichts im Leben. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, checkt mal www.pimplegion.devu. www.pimplegion.devu. Outtakes. Der unruhierte Mike, Sie am Radio, dann kann es schnell losgehen. Wir haben diesmal keine da wie Kam am. Vor über einem Jahr strahlte unser Sender vor den Folgen. Nichts im Leben wird einfach so gut. Verdienen ist das Credo, wie so jedermann tut. Die einen haben Probleme, weil es fehlt ihnen der Mut zu tun, was sie können, während das Leben verblüht. Ohne Fleiß, wie bei Ameisen, gibt's keinen Preis. Ohne Fressen bis zum Kotzen wird man nicht weiß. Willkommen im Kreis der modernen Poeten. Bei meinen Reimen dreht sich nichts im Favor von hinten. Ich sterbe eines Tages mit dem Mic in der Hand. So werde ich auch begraben, yo, zweifel nur daran. Ich hab keinen Plan, wie ich mein Leben zu führen hab. Deshalb lebe ich in den Tag, das hält mich auf Trab. Nach höherem zu streben, um Großes zu bewegen. Das Leben zu erleben, kann heute nicht mehr jeder. Wir sind zu versteift und fixiert. Es gibt nur noch eines, was die meisten interessiert. Nämlich Kohle anschaffen, um Scheiße zu kaufen. Meistens Dinge, die wir überhaupt nicht brauchen. Wir haben verschwitzt, was wirklich wichtig ist. Du bist, was du bist und nicht das, was du besitzt. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Jeder liegt daneben, wenn man einfach nur so rum nicht die Hand offen hält und wartet auf das Glück. Alles, was man kriegt, ist ein fetter Arschtritt. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Jeder liegt daneben, wenn man einfach nur so rum nicht die Hand offen hält und wartet auf das Glück. Alles, was man kriegt, ist ein fetter Arschtritt. Nichts im Leben ist so wertvoll wie du selbst. Jedes Auto, jede Hütte wird ersetzt, wenn es fehlt. Dank dem Geld werden andere Wünsche vom Winde verweht. Was uns bleibt, der ewige Wunsch nach noch mehr am See. Bleib auf dem Boden der realistischen Tatsachen. Hör auf, wie schnapsnass im Leben rumzuwarten. Zu warten auf bessere Zeiten ist doch Sturmsinn. Die Karten in deiner Hand warten auf den Trumpf. Spiel es aus. Hör auf zu blaffen, bevor es zu spät ist. Solche Chancen, das Leben bekommt man nicht täglich. Sie sind spärlich gesät, werden zu oft übersehen. Hinterher ist man schlauer, plötzlich kann man deutlich sehen. Die Zeit rückdrehen ist da leider nicht machbar. Man sollte daraus lernen, denn das Leben ist im Alltag eine große Lektion, wo man ständig lernen muss. Input, Input, permanent bis zum Überfluss. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Jeder liegt daneben, wenn man einfach nur so rum nicht die Hand offen hält und wartet auf das Glück. Alles, was man kriegt, ist ein fetter Arschtritt. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Jeder liegt daneben, wenn man einfach nur so rum nicht die Hand offen hält und wartet auf das Glück. Alles, was man kriegt, ist ein fetter Arschtritt. Nichts im Leben sollte man je bereuen. Alle Fehler, die man macht, und so Charakter beisteuern. In welche Richtung es geht, bestimmt der, der den Weg kennt und nicht dein Umfeld, die Schule oder deine Eltern. Sei mal ehrlich zu dir selbst, was hast du zu verlieren? Ich kann garantieren, dass meine Raps auf Realen basieren. Ich höre rostig, ich scharniere in euren menschlichen Gehirnen, um Türen zu öffnen, eure Synapsen zu aktivieren. Ich vermittle meine Sicht über den Stand der Dinge und bleibe Realist, um meine Träume zu verhindern. Ich liebe das Gratwanz und den gedanklichen Spagat. Spuck ich erst Mike, hab ich andere Mächte im Grat. Du bist 1000 Karat, mehr als unbezahlbar. Wieso gibt's so viele, die es einfach nie geschnallt haben? Ihr Leben lang saßen sie da, zweifelt an sich selbst. Es gibt nichts im Leben, was dich jetzt noch auffällt. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Jeder liegt daneben, wenn man einfach nur so rumliegt, die Hand offen hält und wartet auf das Glück. Alles, was man kriegt, ist ein fetter Arschtritt. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Jeder liegt daneben, wenn man einfach nur so rumliegt, die Hand offen hält und wartet auf das Glück. Alles, was man kriegt, ist ein fetter Arschtritt. Mein Fuß ist eingeschlafen, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Unser Thema: während Bravo Deutschland da draußen irgendwelche Supersternchen sucht, die wir alle spätestens bis zur nächsten Paperchain-Ausgabe wieder vergessen haben, fragen wir uns natürlich, was macht eigentlich Hagen? Hagen sucht die Cocktailbar. Ich glaube, der musst du vorne links. Machen wir uns nichts vor, wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Cocktail eigentlich Schwanzschwanz heißt. Sie verstehen, was ich meine? Er hat sie leider nie gefunden. Also jetzt auch bei uns. Und Talentierte möchte gern zum Mars. Viel Spaß. Der Unruhe, der Mike, sie am Radio, dann kann's ja losgehen. Wir haben diesmal keiner da wie Amsel, Drossel, Fink und Star, Torbjörn Egner mit seiner Ode an die Verwandtschaft. Der sucht die Cocktailbar. Fick zu das Maul, Onkel Ficker, alter Schwanzlutscher, Schlecker, Onkel Ficker. Rufen Sie für eine 01212-5419-54-170 und sagen Sie Just Torbjörn. Und jetzt kein Dat Baby, Bahnfahren wird jetzt billiger. Schorsch Eberhard, rufen Sie mit einem Lied, welches er uns insbesondere mir gewidmet hat. Danke, Schorsch Eberhard. Der sucht die Cocktailbar. Paper Jam ist cool und ich bin cool. Unruhe hört, verspricht sich oft. Für ihn anrufen und sagen, guten Tag zum Weißen Adler, mein Name ist Eva Grünfeld, wie kann ich Ihnen helfen? Und nun Kandidat C, wie? Also der Buchstabe sieht ungefähr so aus wie so ein halbes O, kennt ihr vielleicht? Winfried Koppel mit seiner Krankheit. Hallo, ich hab ein Lied und hört euch das bitte mal an. und so weiter. Rufen Sie für ihn an 012 12 5 419 54 170 und sagen Sie, Paper Jam ist doof. Das war Hagen sucht die Cocktailbar für diesen Monat. Ruft weiterhin an, versaut die Einbauküche nicht und rodet einen Wald in eurer Umgebung. Aber nicht zu lange, denn die nächste Folge kommt. Ich trag den Berliner Schmerz in meinem Berliner Herz. Rappen Vers und treff den Berliner Nerv. Der Berliner bleibt ernst, zeigt dir den Schmerz und die Trauer. Berlin, Berlin, mein Herz kennt die Mauer. Wuchs auf im Prenzlauer Berg, wird groß als im Vauer. Viel Scheiße gebaut, meine Weste ist sauber. Jetzt zurück zu Hause, direkt schön Hauser. Zieh um die Häuser wie früher, auch da war der Osten noch grauer. Heutzutage nicht dran zu denken, Reklame an allen Wänden. Fassaden kriegen Farbe, ganze Straßen werden verändert. Manchmal ist befremdend, steh ich abends am Fenster und denk nach über gestern. Die Familie zerbrach, mein Vater geht's besser. Ich auch mein Gras und schreib Texte, während sich die Lage verschlechtert. Jeden Tag wird gerechnet, gelebt als war es der Letzte. Wir sind ehrlich, doch viele sehen Fairness als Schwäche. Ich reagiere nicht überstürzt, sondern merk mir die Fresse. Während sie lästern und so tun, als wären sie besser. Wir ernten die Früchte und hier nichts als Gelächter. Wir brauchen die kritische Sympathie der sogenannten Außenseiter. Wir brauchen auch die Unbequemen, die Querdenker. Sogar bunte Vögel, die sich gelegentlich über uns lustig machen. Das für alle, meine Leute in der Stadt da draußen. In Apartmenthäusern, Wohnsilos und Plattenbauten. Für die Jungs in den Homestudios und in den Straßen, die an mich glauben und darüber hinaus. Für meine Familie und überhaupt. Das für alle, meine Leute in der Stadt da draußen. In Apartmenthäusern, Wohnsilos und Plattenbauten. Für die Jungs in den Homestudios und in den Straßen, die an mich glauben und darüber hinaus. Das für alle. Als Kinder spielten wir an der Mauer Räuber und Gendarm. Beobachteten, wie Jeeps vorbeifahren und Grenzer in Anstarren. Als ob wir kleine Gangster waren, abgeschnitten vom Rest der Welt, weggestellt. Viel haben an die Mauer Text gesprayt. In seiner Gegend kannte man jeden, konnte sich frei bewegen. Wir haben einen Scheiß gegeben, man kann's nicht beschreiben. Man muss es live erleben, ich will's nicht abstreiten. Bin geprägt von Backpfeifen, dem bunten Stadttreiben. Kleiner Soldat ohne Abzeichen. Was mich bewegt, muss ich auf Blatt schreiben. Berlin-Style, ohne Satzzeichen. Nur der Flow muss intakt bleiben. Wir machen Mucke mit Herz, auch wenn jeder Schritt schmerzt. In Berlin lernt man, es geht nur vor und nie rückwärts. Das ist mein Ernst, Mann, kein Platz für jeden Bitch. Erst hier kommt nicht mal entfernt ran. Geboren im rauen Norden, aufgewachsen. Wachsen an grauen Orten, zu viele kommen uns mit schlauen Worten. Sie wissen nicht, wie man sich fühlt. Vom vielen Dissen ist meine Mentalität unterkühlt. Doch der Weg war steinig und wir sind nie gefallen. Irgendwann wird auch der letzte peilen. Wir leben unser Leben und Texten sind Zeit. So hab ich geschrieben, gesprochen. Ja, man sagt, man macht sich einen Namen. Das für alle, meine Leute in der Stadt da draußen. In Apartmenthäusern, Wohnsilos und Plattenbauten. Für die Jungs in den Homestudios und in den Straßen, die an mich glauben und darüber hinaus. Für meine Familie und überhaupt. Das für alle, meine Leute in der Stadt da draußen. In Apartmenthäusern, Wohnsilos und Plattenbauten. Für die Jungs in den Homestudios und in den Straßen, die an mich glauben und darüber hinaus. Das für alle, Berlin ist riesig. Voll von Graffitis, Dreck, Krach und Schmerzen. Zu stressig für schwache Nerven. Voll von Punks und Junkies, die fast nichts mehr merken. Halbstarken mit Alk fahren, Gehirn gewaschen vom Fernsehen. Überall Schwuchtel und Nutten, Ziften und Touristen in Bussen. Straffen, Spasten, die Affen machen, als kämen sie aus Brooklyn. Zu viel von allem, an jeder Ecke. Ignoranz und Stummsinn, wogegen ich rappe. Und meine Texte widme ich nur denen, die ich schätze. Berlin geht unter die Haut wie Krätze. Reich und Arme wechseln, Linke und Rechte. Jeder hat Stress, für die Straße gibt's keine Gesetze. Man macht Geschäfte oder bleibt auf der Strecke. Doch wir machen nicht mit und schreiben Texte wie die Presse. Vom Ort des Geschehens, wir haben viel gesehen. Im Osten wie im Westen, man muss drüber stehen am besten. Denn hier will ich fast jeder testen, analysieren und such deine Schwächen. Zum Kotzen, auch wenn wir's checken, man muss dem trotzen. Genug Jungs auf den Straßen, die sich boxen. Für ein bisschen Porte oder scheiß Klamotten. Oder einfach so haben sie zu viel gesoffen. Doch wir bleiben auf dem Posten. Wer es hört, der liebt es. Wer es braucht, der kriegt es. Das hier ist nix Kopiertes wie so vieles. MIC, the realest. Sie müssten, sie sollten sich besonders stark prüfen, ob sie dem, was wahrhaftig ist, so nahe wie möglich kommen. Auch im übertragenen Sinne. Das für alle, meine Leute in der Stadt da draußen. In Apartmenthäusern, Wohnsilos und Plattenbauten. Für die Jungs in den Homestudios und in den Straßen, die an mich glauben und darüber hinaus. Für meine Familie und überhaupt. Das für alle, meine Leute in der Stadt da draußen. In Apartmenthäusern, Wohnsilos und Plattenbauten. Für die Jungs in den Homestudios und in den Straßen, die an mich glauben und darüber hinaus. Das für alle. Das war Miese mit Das Für. Produziert haben das Ganze übrigens die Beethovens, DJ Smallface und DJ Palace. Die Grüße, grüße mal Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Nordesheim, Ochtersheim, Schwetzing, Weinheim, Blankstadt, Eberbach, Wilhelmsfeld und Hockenheim. Und ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Ein Gruß an Studio Katze Slowmo. An die gesamte Paper Tram Community und an Next86 und Shera MC für ihr besonderes Paper Tram Engagement. Und zu Shera MC habe ich noch was. Er moderiert ab jetzt täglich von 21 bis 21.30 Uhr die Live-Show Rapclusive. Hört mal rein, den Link findet ihr auf unserer Seite, der ist jetzt zum langen zum hier vorlesen. Okay, vielleicht kriegt er ja bald eine kürzere Adresse. Ja, dann lese ich es euch auch hier in der Sendung vor. Okay, und jetzt hier zum Mitschreiben. Scheißt auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheißt auf alle, die eure Träume schlecht machen. Und scheißt auf alle, die euch nach Schulabschlüssen beurteilen. Das ist weder intelligent noch aufgeschlossen. Okay, danke an alle, die mich mit Mails, Forum und Gästebucheinträgen zuschütten. Macht weiter damit. Und jetzt noch ein paar Grüße aus dem Board. Hallo, ich bin heute ein bisschen müde. Aber trotzdem werde ich euch die Grüße aus dem Board vorlesen. Also, der Weiß gesagt, ich grüße mal nur die Leute, die ich kenne und auch die, die Paper Jam hören. Das schränkt den Kreis der zu grüßenden schon arg ein, aber gut. Beast, ich grüße dich, du Dreckspenner. Also Peace, wenn du mal wieder bis um 4 Uhr TTL dattelst. Also Peace, Weißki. Der Ratschel, da schließt sich da einfach mal an. Und der GigaFriend007 hat einen herzlich teuflischen Gruß an den verdammten Chirurgen im St. Josef Krankenhaus. Die Furchtheit so ein Sadist. Mich etwas hart erfüllten Grüßen, GigaFriend007. Es war ein bisschen mehr Text eigentlich, aber ich bin ja müde und okay, außerdem sagt der GigaFriend007 noch Gruß an alle Geräte zu Hause, besonders den Kühlschrank und den Ventilator, besonders im Sommer. Der Ratschel antwortet darauf, jo, dann grüße ich den Ventilator, den ich mal hatte. Und der Chang sagt, ich grüße den Herd. Das ist ein Wortspiel, versteht ihr? Okay. Und der Manuel sagt noch, ich grüße alle, die Peberchen und die Ben nur Anspruch hören. Und natürlich die Hackfresse Unruhe Herd. Aber ja, vor allem, der One and Only Cora W. Achso, David H. ist doof, sagt er noch. Okay, das war's für diesen Monat. Mach's gut. Ich bin ein bisschen müde jetzt heute, ne? Ja, kann man ja sein, ne? War, wer auch Musik hört und diese gerne mal bei Paper Jam hören würde, schreibt am Studio. Ah, jetzt habe ich einen wahnsinnig guten, ich habe jetzt zu weit vorne gedacht. Nochmal, also, wer auch Musik macht und diese gerne mal bei Paper Jam hören würde, also, Musik machen, Paper Jam hören, schreibt dann studiofeedback@yahoo.de. Grüße nochmal an alle Artists, die wir bis jetzt gespielt haben. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch. Das war's. Paper Jam 14, die kranke Ausgabe von Paper Jam, ist fertig. Am Ende, vor dem Aus. Aber nur bis nächsten Monat. Am Mikrofon war der Unruheherd. Das war Paper Jam vom Unruhe Network. Checkt www.unruhe.devu und natürlich auch www.paperjam.devu. Die offizielle, ganz krasse Seite zu Paper Jam. Mit Links zu den Artists, Lyrics, bald auch Interviews, hoffe ich vielleicht, wenn ich es hinkriege. Und mehr. Genau. Und hier ist der Wüstenmanet. Mikrofon. Man hört den Atem, das ist schlecht. Hier ist der Wüstenmanet mit Stille. Nur bei Paper Jam. Der Wüstenmanet. Jedes Mal am Ende der Sendung, bis die Tracks leer sind. Oh, wir haben noch ein paar, keine Angst. Am Mikrofon bei der Unruhe. Das bin ich. Das werde ich auch immer sein. Das war ich auch immer. Und, ich schau mal. Vielleicht bekomme ich in nächster Zeit mal wieder ein paar Studiogäste für uns rein. Davor muss ich aber hier die Technik ein bisschen mal umkrempeln, weil sonst ist das wieder mit schlechter Soundqualität verbunden, was ja nicht so toll ist. Nun ja, hier ist der Wüstenmanet mit Stille. Das war Paper Jam 14. Wir sehen uns, beziehungsweise hören uns nächsten Monat wieder. Mach's gut. Diese Ausgabe ist Alessia gewidmet. Peace.